Oden, drittes Buch, 12-18. Von Epoden und Oden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Epoden und Oden von Horaz. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Oden, drittes Buch, 12-18. 12. Neobule. O, wie elend ist ein Mägdlein, das dem Amor sich entziehen muß, und der Labung des Lyäus, damit Strafred und Ermahnung sie der Oheim so in Angst hält. Dir geraubt wird ja der Nähkorb von dem Wildfang Cytherias, dir das Webschiff und die Arbeit der Minerva, Neobule, von dem schönen Liparea, wenn gesalbt er um die Schultern in den Tiber sich hinabtaucht, er zu Ross flink wie der Held Bellerophontes, und im Faustkampf und im Wettlauf unbezwingbar. Der behend auch, wo ein Hirschtrupp in Gewühl stäubt durch das Blachfeld, mit dem Jagdspieß ihn dahinstreckt und ein Bergschwein aus dem Dickicht in dem Anstand zu empfahn weiß. 13. An den Felsenquell Bandusia. O Bandusia-Quell, glänzender als Kristall, wert balsamischen Weins unter dem Blumenkranz. Dir wird morgen ein Böcklein, dem die Stirne von Hörnchen keimt und schon bräutliche Lust tapfere Kämpfe schon vorbestimmet, umsonst färben mit rotem Blut soll die kühlenden Bäche dir der üppigen Herde Spross. Dich weiß Sirius Glut, ob sie in Flammen tobt, nicht zu treffen. Du hauchst labende Frischungen hold dem lässigen Flugstier, hold dem schweifenden Wollenvieh. Auch du mehrest hinfort edeler Quellen Zahl, denn ich singe die Steineiche der Felsenkluft, wo aus hoher Umschattung dein geschwätziger Sprudel springt. 14. Auf Augustus Heimkehr aus Spanien. Der, o Volk, gleich Herkules jüngst, dem Ruf nach, sich mit Tod auslösbaren Lorbeer suchte, Cäsar aus hispanischem Land ein Sieger, grüßt die Penaten. Sie, des Unvergleichlichen frohe Gattin, trete vor, nach schuldig gebrachtem Opfer, auch des Feldherrn Schwester, und festlich in demütigem Schleier, sie, der Jungfrauen Mütter und neu erhaltner Jünglingsschar. Ihr Knaben und ihr, o Mägdlein, schon des Ehmanns kundig, erwehrt euch übel deutender Worte. Dieser Tag soll redlich gefeiert mir alle düstre Sorg austilgen. Mich schreckt nicht Aufruhr, noch gewaltsam raffender Tod, da Cäsar lenket den Erdkreis. Geh, mir salbe, knabe geholt auch kränz und einen krug der marsische fehd hinaufdenkt wenn vielleicht vor spartacus wildem schwarme sich ein geschirr barg auch des wohllauts freundin neaera sag ihr's binde rasch ihr gesalbtes haar in knoten wenn verzug dir wird vom verhaßten pförtner eile von dannen sanfter stimmt abbleichendes haar den mut mir der gezänk sonst liebt und empörten hader nicht so etwas trüg ich entflammt von jugend unter dem plancus xv an chloris weib des darbenden ibycus deiner üppigkeit doch endlich ein ziel gestellt und verrufener buhlerkunst reif der harrenden bahr endige doch dein spiel im jungfräulichen reigentanz o dem klaren gestirn dunkelnder nebel du nicht was pholoe wohl geziemet ist dir chloris gemäß besser erobert nun jünglingshäuser das töchterlein gleich der wilden thyad hüpfend im trommelhall sie für notus in lieb entbrannt hebt dem lüsternen reh ähnlich den sprung im tanz dir ziemt wolle die welt berühmt dir luceria schor nicht der gitarren klang noch ein purpurner rosenschmuck noch gelehrete krüg alte zur hef hinab xvi an mäcenas jener danae reiz hatte der eherne turm starker pfosten verschloß und ungesänftigter doggen wachsame hut sicher genug verwahrt vor der lieblinge nachtbesuch wenn acrisius nicht ängstlicher kerkerer deines töchterchens du venus und jupiter dein gelacht denn es wird offen die bahn und frei hüllt ein gott sich in baren wert grathin wandelt das gold durch die trabantenwacht und durchschmettert sogar felsen gewaltiger als hochdonnernder schlag nieder in schutt versank dir Argeier prophet das haus vom kleinode gestürzt festen entriegelte Macedonias held eifernden königen bracht der fall durch geschenk in der geschenke garn wird der trotzige segler mild zum anwachsenden geld eilet die sorg heran und heißhunger noch mehr billig erschaudert ich weit anstaunendem blick auch zu erhöhn das haupt o mäcenas der ritterschmuck wie viel mehreres sich jeder versagt so viel gibt ihm mehreres gott flüchtling entwandre ich zum nichts verlangenden heer nackend und jenen bund reichtum suchender lass ich gern ehrenvollerer herr meines verschmähten guts als ob was auch der pflug emsiger apuler schafft in meines gehöfs scheunen ich sammelte hochgesegnet und segenslos mein hellrinnender bach und das gehölz umher schmal begrenzt und die treu zinsende ackerflur ist oberbeherrscher der fruchtschwangeren afrika als ein reicheres los dir fremd wenn auch honig mir nicht kalaberbienen baun und kein bacchischer most firnet im altenden lystrygonierkrug noch in den gallischen auen mir köstliches vlies erwächst dennoch bleibt mir stets drückende armut fern auch nicht weigertest du mehreres meinem wunsch besser weil die begier klein sich zusammenschmiegt den ich mäßiger hab ertrag als wenn mygdonerland an alyates reich ich mir einen gefügt vieles begehrenden mangelt vieles wohl dem wem was genügen mag gab mit sparsamer hand ein gott 17 an Aelius Lamia des Lamus Sprössling edeler Aelius dieweil der Vorwelt Lamia meldet man dorther benannt sind und der Enkel sämtliche Volk in der Zeitentafeln von jenem Ahnherrn leitet das Urgeschlecht der einst die wehrhaft trotzende Formiae als Gründer sagt man und Marissas Strand an des Liris Erguss behauptet, weitum ein Hochfürst. Morgen bestreut den Wald mit vielen Blättern und die Gestade mit unnützem Meergras, Sturm des Eurus, krächzt die bejahrtere Kräh uns truglos Sintflut vom Himmel. Stapele, weil du kannst, dir trockne Scheiter. Morgen erquick am Wein dein Herz und am Zweimonatsferkel samt dem Gesinde, das feiert von Arbeit. 18. An Faunus. Faunus, du, der flüchtigen Nymphen hold ist, durch die Feldmark mir und die Sonnenäcker wolle sanft hinwandeln und hold den kleinen Zöglingen abziehn. Wenn am Jahrfest blutet ein zartes Böcklein, und der Mischkrug dir, ein Genoss der Venus, reichen Weins nicht darbt, und des Moosaltares vieler Geruch dampft. Alles Vieh frohlockt in dem grünen Anger, wenn geehrt dir sind die Dezembernonen. Müßig feiert durch Wiesen das Dorf und müßig weidet der Pflugstier. Ohne Furcht sehn Lämmer den Wolf gesellet. Ehrend streut dir ländliches laub die waldung fröhlich stampft erdreich das ihn quält der winzer hüpfend im dreischlag